Fußnote. Mehr zu unserer gefährlichen Überschätzung der Gegenwart gegenüber der Zukunft in Kapitel 12. Ende der Fußnote. Daraus ergibt sich ein journalistisches Abbildungsproblem. Lange Zeit und stellenweise noch heute kam in der Berichterstattung über die menschengemachte Klimakrise auf jede Aussage eines Klimaforschers ein Vertreter der Öllobby oder ein reaktionärer Politiker zu Wort. Der eine vertrat die Zukunft, der andere die Gegenwart. Beide Seiten und ihre Argumente wurden somit als faktisch gleichwertig präsentiert. Diese dichotome Darstellung des Themas, bei der Erkenntnisse der Wissenschaft und Ansichten aus der Wirtschaft einander gegenübergestellt wurden, während es zwischen beiden so gut wie keinen Konsens gab, sorgte lange dafür, dass der Klimadiskurs wie ein meinungsbasiertes Gespräch wirkte, bei dem verschiedene Sichtweisen gleichmäßig verteilt waren. Im englischsprachigen Raum bezeichnet man diese falsche Ausgewogenheit als False Balance. Sie entsteht aus der Hoffnung, eine rigorose Ausgeglichenheit könnte Vorurteile aufbrechen und die Realität am wahrhaftigsten und fairsten abbilden. Letztlich führt sie aber zu einer verzerrten Darstellung des Sachverhalts. Die Wissenschaftlerinnen warnen forschungsgestützt vor einer zerstörten Zukunft, die andere Seite will in der Gegenwart weiter Geld verdienen. Doch schon eine Ebene tiefer, rein naturwissenschaftlich betrachtet, ist der Gedanke vom Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie falsch. Ohne halbwegs intakte Ökologie keine Chance auf florierende Ökonomie. Ein Kurs voller Kompromisse, der das Klima nur ein bisschen schützen will, um nicht zu viel ökonomische Veränderung einfordern zu müssen, löst eine sich exponentiell verschlimmernde Krise nicht. Im Gegenteil. Allein die Existenz der sogenannten Kipppunkte mit ihren irreversiblen Verwerfungen des Weltklimas, beispielsweise dem Abreißen des Golfstroms, disqualifiziert die Erzählung von einer maßvollen Mitte als klügstem Weg. Ein solcher Ausgleich wäre wie ein Auto, das aus Angst vor Extremen konsequent in der Mitte der Straße fährt.